Kundgabe 8641. Empfangen am 10.10.1963. Hinweis auf Wirken des Gegners. Zungenreden. Glaubet es, dass mein Gegner alles versuchen wird, um mich außer Kraft zu setzen, um mein Wirken zu entkräften, um zu verhindern, dass ihr Menschen mein Wort vernehmet, das für euch ein Licht bedeutet in der Finsternis. Und er wird immer Menschen finden, die ihm zu Willen sind. Er wird diese zu betören suchen, so dass sie glauben, mir selbst zu dienen und doch seine Diener sind. Es ist ihm schon in großem Maße gelungen, die Menschen zu irritieren, ihnen Blendlichter anzuzünden, so dass sie im Schein eines Lichtes zu stehen glauben, doch von dem Licht der Wahrheit weit entfernt sind. Und ich kann sein Wirken nicht gewaltsam ausschalten, weil der Mensch selbst zu entscheiden hat, ob er ihn oder mich selbst anhöret. Doch so wie der ernste Wille vorhanden ist, in der Wahrheit zu stehen, werden sie auch diese zu erkennen vermögen. Es könnte kein Mensch mein Wort aus der Höhe ablehnen, wenn er nur innig mir verbunden wäre und von mir reine Wahrheit begehrte. Doch so wie er gleichgültig ist oder fanatisch an seinem Geistesgut festhält, von dem er nicht den Ausgang weiß, wird er auch nicht die Wahrheit erkennen können. Und er wird sein eigenes Geistesgut verbreiten. Und fürchtet mein Gegner seine Willenswandlung, so sucht er, ihn mit immer stärkeren Truglichtern zu blenden. Und dann glaubt der Mensch an ein göttliches Wirken und wird doch nur von meinem Gegner in die Irre geführt. Und will er nun ein ganz klares Licht bekommen, dann muss es ihm vor allem ernst sein darum. Er muss mich selbst darum bitten, dass ich ihn vor jeder Täuschung durch den Gegner bewahre. Und ich werde ihn schützen und ihm ein Licht schenken, dessen kann er versichert sein. Ich weiß es, welche Mittel mein Gegner anwendet und dass darum die Menschen in großer Gefahr sind, seinen Versuchungen zum Opfer zu fallen. Und dennoch kann ich ihnen erst dann offensichtlich beistehen, wenn ich erkenne, dass es ihr Wille ist, mir zu dienen und der Wahrheit. Dann ist die Macht des Gegners gebrochen. Es wird ihm dann nicht mehr gelingen, seine Trugkünste anzubringen, denn er wird dann stets erkannt werden als der, der er ist. Mein Gegner hat große Möglichkeit zu seinem Wirken gegen mich, denn er tritt auf im Gewand eines Lichtengels. Er scheut sich nicht, sich meines Namens zu bedienen und größte Verwirrung anzurichten unter den Menschen. Die reine Wahrheit deckt sein Wirken auf. Und jeder, der in dieser Wahrheit steht, wird ihn erkennen, so wie er guten Willens ist. Ihr Menschen traget daher eine große Verantwortung, weil ihr selbst es seid, die ihm sein Wirken gestatten, weil ihr selbst auch sein Wirken verhindern könnet, wenn ihr euch ernstlich seiner Macht und seinem Einfluss entziehen wollet. Denn diesen ernsten Willen werde ich stets fördern, indem ich euch die Kraft gebe, ihn in die Tat umzusetzen. Es ist immer nur eine gewisse Gleichgültigkeit, die ihm sein Wirken an euch gestattet. Und wollet ihr euch daraus befreien, dann wendet er oft stärkere Mittel an, um euch in seinen Bann zu schlagen, indem er euch zu verblüffen sucht durch ungewöhnliche Erscheinungen. Dann aber merket auf, sein Wirken wird euch kein klares Licht schenken, sondern immer unverständliche Ergebnisse zeitigen, die euch verblüffen, weil sie mystischen Charakter haben, also übernatürlich anmuten, doch im Grunde nur üble Täuschungen sind, aus denen ihr keinerlei Gewinn ziehen werdet. Kann euch klarer Aufschluss gegeben werden als durch mein Wort, das allen verständlich ist und nur einen guten Willen erfordert, um von euch als Licht empfunden zu werden? So wie euch etwas unverständlich ist, lehnet es ab. Denn ich, euer Vater von Ewigkeit, werde mich immer meinen Kindern gegenüber verständlich äußern, nicht aber in einer Weise, dass ihr noch verwirrter werdet als zuvor. Wo mein Geist sich äußert, dort strahlt hellstes Licht. Wo der Geist meines Gegners am Wirken ist, werdet ihr in stets tiefere Finsternis geraten. Und daran schon erkennet ihr, was ihr von Erlebnissen zu halten habet, die alle zu den Enderscheinungen gehören, wo mein Gegner alles versucht, um die Menschen für sich zu gewinnen. Darum seid achtsam und verliert euch nicht an ihn, denn so wie ihr mich innig bittet um meinen Schutz, gehöret ihr mir an, und er wird nichts ausrichten können wider mich. Amen.